Mit dieser Strafe blieb das Gericht unter der Forderung des Staatsanwaltes, der 1,5 Jahre Haft auf Bewährung für den Angeklagten wollte. Gerichtssprecher Sebastian Merk erklärt, wie die Richter zu dem doch recht milden Urteil gekommen sind. Der Angeklagte hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das ist sehr stark gewürdigt worden. Das hat das Verfahren erheblich verkürzt. Das Gericht hat aber auch berücksichtigt, dass er völlig unerfahren in dieser Situation war. Er ist als Heimleiter dort eingesetzt worden, obwohl er keine Ausbildung für die Leitung einer solchen Flüchtlingsunterkunft hatte, die zum Teil auch in Spitzenzeiten völlig überbelegt war. Der gelernte Versicherungskaufmann gab vor Gericht zu, völlig überfordert gewesen zu sein. Das habe er sich aber nicht eingestehen wollen. Er wollte nicht als Versager dastehen. Deshalb sei er mit der Idee der Problemzimmer irgendwann einverstanden gewesen. Er gab zu, die sogenannten Zimmer nicht nur mit eingerichtet, sondern später auch selbst Flüchtlinge dort eingesperrt zu haben. Die Idee dahinter sei aber ursprünglich eine andere gewesen. Man wollte Bewohner, die gegen die Hausordnung verstießen, besser unter Kontrolle haben. Mit diesem internen Bestrafungssystem habe er den Ruf der Einrichtung schützen wollen. Diese Verschleierungstaktik und die immer brutaler werdenden Misshandlungen der Flüchtlinge werteten die Richter strafverschärfend. 10 Monate lang wurden Flüchtlinge eingesperrt, geschlagen und gedemütigt. Gerichtssprecher Sebastian Merk. Es ist natürlich berücksichtigt worden, dass es hier um Opfer ging, die als Flüchtlinge schutzsuchend nach Deutschland kamen und ich sag mal in einer gewissen hilflosen Lage vielleicht auch waren, einer solchen Situation ausgesetzt zu werden. In ihrem Urteil berücksichtigten die Richter aber auch die Gesamtsituation in der Einrichtung. Die ständige Überbelegung, kaum qualifiziertes Personal und viele Konflikte durch unterschiedliche Kulturen, die da aufeinandertrafen. Aber der Angeklagte hätte die Notbremse ziehen und dem Ganzen ein Ende bereiten müssen. Für den Staatsanwalt ist dieses Urteil ein Signal, in welche Richtung es für die 26 weiteren Angeklagten, darunter Wachleute, Sozialbetreuer und Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg, gehen kann. Christian Kuhli, er war der Staatsanwalt im Prozess. Es gibt natürlich auch einige Beteiligte, denen wir vorgeworfen haben, massive Körperverletzungshandlungen. Die sind anders zu bewerten. Da wird es auch zu anderen Strafen kommen müssen. Aber es ist auf der anderen Seite ein Signal, dass derjenige, der zu seinen Taten steht, dass natürlich ein solches Geständnis und die Mithilfe bei der Tataufklärung auch entsprechend berücksichtigt wird. Die Aussagen des Heimleiters könnten zudem helfen, die Taten in Burbach besser aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft fühlt sich durch die Aussagen des Angeklagten bestätigt. Dass es nämlich ein strukturelles Vorgehen war, dass es klare Anweisungen gab für die Wachdienstbeschäftigten, für die Sozialbetreuer, dass es eben quasi Gesetz war in der Einrichtung, wer raucht, muss ins Problemzimmer. Das heißt, es kann sich auch keiner davon freisprechen, dass es so etwas nicht gegeben hat. Das Urteil gegen den Ex-Heimleiter ist noch nicht rechtskräftig. Er hat immer noch die Möglichkeit der Revision, doch dazu wollten sich weder er noch sein Verteidiger bislang äußern.